Martin Archer ist ein Multiinstrumentalist, der in Sheffield lebt. Er spielt nicht nur Saiten, Tasten und Blasinstrumente, er kann auch prima mit den Soundverarbeitungsmöglichkeiten eines Laptops umgehen. Vor 8 Jahren begann seine Zusammenarbeit mit Julie Tippetts. Auf 3 CDs sind einzelne Tracks mit den beiden zu hören. Ende September ist das erste komplette gemeinsame Album erschienen. Es heißt Ghost of Gold. Zu hören war gerade der Track The Bear That Walks at Night. In einer Besprechung des Albums wurde es recht passend als Sammlung von bizarren Märchen mit abstrakter Musik beschrieben. Julie Tippetts hat in der Zusammenarbeit mit Martin Archer eines ihrer Prinzipien über Bord geworfen. Bei einem Track des Albums wird ihre Stimme durch elektronische Manipulation tiefer transponiert, sodass eine unheimliche Unterweltatmosphäre entsteht. Ich benutze nur akustische Klänge, kein Sampling. Da bin ich Puristin gewesen, erzählte sie unlängst dem englischen Musikmagazin Wire. Martin ist der Einzige, dem ich meine Stimme zur Verfremdung anvertraut habe. Wenn irgendwer gesagt hätte, lass uns das um eine Oktave transponieren, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Aber Martin hat mich neugierig gemacht. In den Gedichten, die Julie Tippetts über die Jahre geschrieben hat, finden sich oft Bilder, die von der Natur inspiriert sind. Aber sie ist nicht so weit gegangen, Klänge aus der Natur in ihre Gesangsimprovisationen einzubauen. Ich habe mich mit Vögeln unterhalten, mit meiner Blockflöte und meiner Stimme, aber ihre Zungen und Hälse sind anders als unsere. Ich habe sie nicht kopiert, aber ich habe ihnen intensiv zugehört. Their songs are lullabies. shine to drive away the darkness. There is nothing without loving, and my love must fill my life to extend. Cheating undercover. Those that we love who will always forsake. it's gonna stay. Julie Tippetts bzw. Julie Driscoll geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das Stück, das gerade als letztes in dieser Songtrilogie zu hören war, kommt von Julie Driscolls erster und einziger Solo-LP. Sie heißt so wie das Jahr, in dem es aufgenommen wurde, 1969. Those That We Love ist der Titel des Songs, der zu hören war. Das Album 1969 ist unlängst als CD wiederveröffentlicht worden. Tatsächlich wurde es aber nicht 1969 veröffentlicht, sondern erst 2 Jahre später, als Julie Driscoll musikalisch längst woanders war und außerdem nicht mehr Driscoll, sondern Tippetts hieß. Die musikalische Mischung, die Julie Driscoll hier kurz nach ihrer Trennung von Brian Auger and the Trinity präsentiert, war 1969 wirklich etwas Neues. Einige Songs klangen in ihrer sparsamen Instrumentierung und in ihrem Bekenntnischarakter wie typische Singer-Songwriter-Produkte. 1971, bei Erscheinen der Platte, gab es den ersten Boom von akustischen Singer-Songwritern, James Taylor, Joni Mitchell und so weiter. 1969 gab es diesen Boom noch nicht und vor allem gab es keine Platten, auf denen sich emotionale Balladen mit Jazz-Rock-Arrangements abwechselten. Die Songtrilogie begann mit einem Track von Julie Tippetts Soloalbum Sunset Glow. Die LP wurde 1975 veröffentlicht. Now If You Remember heißt das Stück. Ursprünglich auch auf Sunset Glow erschien der nächste Song Mind of a Child. Das Lied drückt die romantische Sehnsucht nach der Unschuld, Offenheit und Unvoreingenommenheit kindlicher Wahrnehmung aus. Zu hören war nicht die Studioversion vom Album Sunset Glow, sondern eine Live-Fassung, die im September 1974 bei einem Benefits-Konzert für Robert Wyatt im Londoner Drury Lane Theater mitgeschnitten wurde. Ziemlich genau 6 Jahre zuvor, Ende 1968, traten Julie Driscoll, Brian Auger und The Trinity in einer Beat-Sendung des Hessischen Rundfunks auf. In der ersten Stunde war schon ein Ausschnitt aus dem 4-Song-Set zu hören. Hier sind noch 2 weitere der seltenen Live-Aufnahmen. Yeah. So, meine Damen und Herren, Ende 1968 zeichnete der Hessische Rundfunk eine weitere Episode seiner TV-Musikreihe Beat, Beat, Beat auf. Mit von der Partie waren an diesem Abend Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity. Zwei Songs von ihrem 4-Song-Auftritt waren gerade zu hören, Why Am I Treated So Bad und Road to Cairo. Brian Auger spielte natürlich Orgel und er sang auch ziemlich gut. Seine Stimme ist es, die bei Why als Harmoniestimme zu Driscolls Sologesang zu hören ist. Der Rest der Trinity war auch nicht von schlechten Eltern. Clive Thacker heißt der Schlagzeuger, Dave Ambrose der Bassist. Why ist im Original von Roark Staples und seinen Staples Singers komponiert worden, Road to Cairo von David Eccles. Während der relativ kurzen gemeinsamen Karriere von Driscoll, Auger und Co. wurden hauptsächlich Kompositionen anderer Leute im Driscoll-Auger-typischen Sound neu interpretiert. Die Entscheidung, welche Songs gecovert wurden, lag bei Auger und Driscoll, wobei die Sängerin schon damals ihren eigenen Kopf hatte. Auger erzählte unlängst im englischen Musikmagazin Shindig, viele Songs, die sich Julie aussuchte, waren Rätsel für mich. Wie sollte man die verändern, damit sie nach Julie Driscoll, Brian Auger und The Trinity klangen? Manchmal war das schon seltsam. Season of the Witch von Donovan war zum Beispiel im Original viel schneller. Julie Driscoll heiratete Ende 1970 den Pianisten Keith Tippett. Sie hatten sich anlässlich ihres Soloalbums 1969 kennen und schätzen gelernt. Die meisten ihrer Platten waren seither im Bereich des freien Jazz angesiedelt, improvisatorische Musikentwürfe überwogen. Auskomponierte Themen sang sie ab und zu in verschiedenen Großformationen ihres Ehemanns. Songstrukturen tauchten nur ab und zu auf Julie Tippetts Platten auf. 1975 auf dem wunderschönen Album Sunset Glow zum Beispiel und 1999 auf der Sammlung Shadow Puppeteer, einem Album, das Julie Tippetts ganz allein im Playback-Verfahren aufgenommen hat. Hier ist das Titelstück der Platte Shadow Puppeteer. Upon the horizon, hiding in trees. waiting such a long time. Come near, shadow puppeteer. Lonely shadow, can't stay by my side. This time I won't let you go. Sweet, come, sweet, Um die englische Sängerin Julie Tippetts geht's in den zwei Soundcheck-Stunden vom Deutschlandfunk heute Nacht. Der letzte Song kommt von dem Duo-Album Ghosts of Gold von Martin Archer und Julie Tippetts. Die Sammlung mit, wie es im Pressetext heißt, bizarren Märchen in abstrakter musikalischer Umgebung ist gerade erst Ende September auf Platte erschienen und als äußerst spannender Hörstoff noch einmal wärmstens empfohlen. Zu hören war von dieser Platte der Rain Song. Los ging diese Julie Tippetts Trilogie mit dem Titelstück ihres 99er Soloalbums Shadow Puppeteer und danach gab es einen Ausschnitt aus einem ganz bemerkenswerten Album des österreichischen Saxophonisten und Komponisten Max Nagel. Zusammen mit illustren Kollegen und Julie Tippetts vertonte Max Nagel 2001 Texte von Edward Gorey. Surreale Texte über Vegetation als Lebewesen, über gekidnappte Kinder, über seltene Heimsuchungen und Ähnliches. The Evil Garden heißt das Album von Max Nagel und Co. Zu hören war daraus The Disrespectful Summons. Dieses Jahr ist nicht nur das Duo-Album von Julie Tippetts mit Martin Archer erschienen, sondern auch die neueste CD von Ben Lamdins Nostalgia 77 Projekt. Es featured Keys und Julie Tippetts, daraus jetzt der Song Rain Clouds. So, und dieses Stück haben wir tatsächlich schon mal gehört in dieser Sendung. Da war der Elektrolurch mit im Spiel. Statt Road to Cairo ein zweites Mal hören wir jetzt ein Konzerterlebnis, das für mich zu einem besonderen Konzerterlebnis wurde. Am 4. Januar 1996 gaben Keys und Julie Tippetts im Kölner Stadtgarten ein Konzert, in dem sie zunächst 50 Minuten ohne Unterbrechung improvisierten. Und als sie zur Zugabe auf die Bühne kamen, war natürlich wieder nichts abgesprochen und es gelang den beiden dieses Juwel, dem sie später den Namen Rainbow gaben. Too late. Julie Tippett zusammen mit ihrem Mann Keith Tippett live in Köln am 4. Januar 1996. Rainbow heißt das Stück. Knapp 2 Stunden mit Musik von Julie Driscoll bzw. Julie Tippett gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunknachrichten um 3 Uhr jetzt noch, wie eben schon versprochen, ein Stück von Ben Lambdins Nostalgia 77 Project mit Keith und Julie Tippett. Das Stück heißt Rain Clouds. What is the wrong conclusion? Why do we hesitate? What is going on now? Stop and re-estimate. What is the wrong conclusion? Why do we hesitate? What is going on now? Stop and re-estimate. What is the wrong conclusion? Whatever came of the blame we had to follow. What is going on now? Did it disappear or did it come? Moral is the wrong conclusion. Why do we hesitate? Hey, what is going on now? Stop. Surely we give and I dream again. What is the wrong conclusion? When the rumors are over, we're being disappointed. What is going on now? Stop and re-estimate. Time will take its time. Finding a way to make it shine. We know it is right. Stop. There's no handle.